Tibet. Das Leben auf dem Dach der Welt. Tibet um 800 nach Christus. Wieder einmal ist es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Tibetern und Chinesen gekommen. Die beiden mächtigen Nachbarreiche kämpfen um die Vorherrschaft in ihrer Region. Bereits 763 war es den Tibetern gelungen, die chinesische Hauptstadt Xi'an 15 Tage lang zu besetzen. Nun greifen sie wieder an. Doch das Glück ist ihnen nicht hold. König Tride Songtsen und seine Truppen müssen zurückweichen. China ist nicht zu erobern. Jahrzehntelang kommt es immer wieder zu erbitterten Auseinandersetzungen zwischen den Tibetern und den Chinesen. Erst unter König Ralpachen, der von 816 bis 836 nach Christus die Geschicke Tibets lenkt, wird für einige Zeit Frieden mit den Chinesen geschlossen. Insgesamt erstreckt sich Tibet über eine Fläche von etwa 2,5 Millionen Quadratkilometern und ist damit rund 7-mal so groß wie Deutschland. Eingebettet in das gigantische Himalaya-Massiv, dessen einzelne Gipfel bis zu 8000 Meter hoch sind, liegt Tibet auf dem subtropischen Breitengrad. Im Norden erstreckt sich auf rund 5000 Metern Höhe eine wüstenähnliche Hochebene, deren Temperatur im Winter unter minus 40 Grad sinkt und im Sommer aufgrund der starken Sonneneinstrahlung auf über 25 Grad steigen kann. Dieser krassen Temperaturschwankung von über 65 Grad ist es geschuldet, dass in dieser Region kaum eine Vegetation möglich ist. Gen Osten hin wird das Land wirtlicher. Hier prägen Seen die Landschaft und das gemäßigte Klima sorgt für eine vielfältige Vegetation. Auch die großen südasiatischen Flüsse, wie beispielsweise der Yangtze, haben hier ihren Ursprung. Bereits die ersten Bewohner Tibets, nomadische Hirten, beginnen den Yak zu domestizieren. Der Yak ist eine Art Rind. Er liefert neben Fleisch und Milch, die zu Butter und Käse verarbeitet werden, auch Wolle und Felle für Kleidung und Zelte. Selbst für seinen Dung finden die Tibeter eine sinnvolle Verwendung. Sie nutzen ihn als Brennmaterial. Mit der Sesshaftwerdung der Nomaden beginnt der Ackerbau. Von nun an wird der Yak auch als Arbeits- und Reittier eingesetzt. Er hilft, die kargen Felder zu bewirtschaften und Gerste und Hirse anzubauen. Zampa, ein Mehl aus gerösteter Gerste, bildet die Basis der tibetischen Ernährung. Im Laufe der Zeit wird der Speiseplan dann um Hülsenfrüchte und eine Art Kartoffeln erweitert. Die Siedlungen, die die Tibeter errichten, sind mit den Metropolen des mittelalterlichen Europas bei weitem nicht zu vergleichen. Da die Bewirtschaftung der Felder mühsam ist und die Erträge gering sind, können keine großen Städte entstehen. Siedlungen dürfen nur so groß werden, dass die Ernährung der Bevölkerung sichergestellt werden kann. Obwohl die Häuser aus Lehmziegeln errichtet werden und mit dem Yak-Dung entsprechendes Brennmaterial zur Verfügung steht, gelingt es den Menschen während der langen Frostperioden, die im tibetischen Hochland herrschen, kaum, sich ausreichend gegen die unbeschreibliche Kälte zu schützen. Lediglich das Fett des Yaks, das die Tibeter dick auf ihre Haut auftragen, hilft, den Körper vor dem Erfrieren zu retten. Doch das kalte Klima und die trockene Luft haben auch einen Vorteil. Krankheiten können sich kaum verbreiten. Nichtsdestotrotz entwickeln die Tibeter eine Medizin, die weltweit ihresgleichen sucht. Der Heilansatz unterscheidet sich grundlegend von dem der westlichen Medizin. In den Augen der Tibeter ist der Körper das Spiegelbild des Makrokosmos. Gesund ist der Mensch dann, wenn seine drei Körpersäfte, Wind, Galle und Schleim, im Einklang miteinander stehen. Ist dieses Gleichgewicht gestört, wird der Mensch krank. Der tibetische Arzt ist demnach stets bestrebt, den Einklang wiederherzustellen. Aus diesem Grund betrachtet er immer den ganzen Menschen, anstatt sich mit einzelnen Symptomen zu beschäftigen. Erstaunlich ist auch, dass die Tibeter schon früh den Zusammenhang zwischen Geist und Körper erkennen und daraus schließen, dass psychisches Unwohlsein körperliche Erkrankungen nach sich ziehen kann, eine Erkenntnis, die die westliche Medizin erst mit Sigmund Freud erlangen sollte. Bereits Ende des 8. Jahrhunderts nach Christus veröffentlicht der tibetische Arzt Yutok Yönten Gönpo ein medizinisches Standardwerk, das rund 1400 Seiten umfasst und Behandlungsmöglichkeiten für rund 84.000 Krankheiten aufzeigt. Vor allem Heilkräuter, aber auch tierische und mineralische Arzneimittel werden in diesem Werk vorgestellt. Obwohl Yutok Yönten Gönpo alle Krankheiten ausführlich erklärt, glaubt die einfache Landbevölkerung nach wie vor an Dämonen. Die Bauern schwören auf althergebrachte Riten und bringen den Schutzgottheiten Opfergaben dar, um Hilfe für erkrankte Familienmitglieder zu erbitten. Kommt es zu einem Todesfall, wird der Leichnam des Verstorbenen 3 bis 5 Tage nach dessen Ableben bei Tagesanbruch an einen bestimmten Ort gebracht. Dort wird er dann von einem sogenannten Leichenzerstückler in Stücke geschnitten und den Geiern zum Fraß überlassen. Diese Art der Bestattung, sie wird Himmelsbestattung genannt, ist dadurch entstanden, dass während mehrerer Monate im Jahr der Boden so steinhart gefroren ist, dass es unmöglich wäre, eine Erdbestattung durchzuführen. Und da Brennmaterial wertvoll ist, kommt auch eine Feuerbestattung für die Menschen in Tibet nicht in Frage. Mittelpunkt der gesellschaftlichen Struktur Tibets ist, dass das Gemeinschaftsinteresse stets Vorrang vor privaten Interessen hat. So werden Eheschließungen und Familiengründungen im traditionellen Tibet immer zum Wohle der Gesellschaft vollzogen. Das heißt, Ehen werden bereits im Kindesalter arrangiert und wer sich als Erwachsener gegen sein vorbestimmtes Schicksal auflehnt, wird empfindlich bestraft. Die häufigste Familienform Tibets ist die Polyandrie, das heißt, eine Frau hat mehrere Männer. Was zunächst befremdlich klingen mag, ist unter den Umständen des harten Lebens in Tibet durchaus sinnvoll. Hat eine Frau mehrere Männer, ist dies zum einen eine natürliche Art der Geburtenkontrolle. Da die Männer in der Regel Brüder sind, wird zum anderen verhindert, dass der Familienbesitz auseinandergerissen wird. So wird in beiden Fällen dem Überlebenskampf Rechnung getragen. Während die Rolle der Frau in der Gesellschaft mit der Verbreitung des Buddhismus ab Mitte des 6. Jahrhunderts geschwächt wird, ist ihre Rolle innerhalb der Familie auch weiterhin sehr stark. Vor allem nach der Geburt des ersten Sohnes wird ihr in ihrem Männerhaushalt große Ehre zuteil. Wie immer, wenn sich Menschen in schwierigen Lebenssituationen befinden oder im Alltag Hunger und Gefahr ausgesetzt sind, sind auch die Tibeter sehr gläubig. Vor der Verbreitung des Buddhismus ist es die Bön-Religion, die den Tibetern Halt gibt. Hinter vielen Naturphänomenen vermuten die Menschen ein Zeichen der Götter. Eine Vielzahl religiöser Zeremonien, sowohl weiße als auch schwarze Magie, soll helfen, die Götter bei Laune zu halten und friedlich zu stimmen. Wie viele Naturvölker glauben auch die Tibeter, dass alles auf der Erde beseelt ist, Seen, Flüsse, Berge, Bäume, Pflanzen und Tiere. Dem tibetischen Schöpfungsmythos nach sollen die ersten Tibeter aus der Verbindung eines Affen mit einem weiblichen Dämon hervorgegangen sein. Die dabei entstandenen, stark behaarten, aber aufrecht gehenden Kinder gelten als die Urahnen der Tibeter. Selbst als der Buddhismus in Tibet zur Staatsreligion erhoben wird, rücken die Menschen von diesem Schöpfungsmythos nicht ab, im Gegenteil. Kurzerhand wird die Legende in die buddhistische Lehre integriert und der Affe als eine Verkörperung des Schutzgottes Bodhisattva Cherenzi interpretiert, der durch die Vereinigung mit dem weiblichen Dämon ein Menschengeschlecht erschaffen wollte. Generell spielen Legenden und Sagen in Tibet eine große Rolle. So wird von sagenhaften Königen berichtet, die im sogenannten goldenen Zeitalter über Tibet geherrscht haben sollen. Im Jahr 127 vor Christus soll der erste König Tibets den Grundstein einer Monarchie gelegt haben, die von 41 Nachfolgern fortgeführt wurde. Da von den ersten Königen nur mündliche Überlieferungen bestehen und keine irdischen Spuren auf deren Existenz hinweisen, besagt die Legende, dass sie direkt vom Himmel herabgestiegen und nach ihrem Tod auch dorthin zurückgekehrt seien. Sie werden deshalb auch Himmelskönige genannt. lediglich ein mehrstöckiges Steingebäude, das den Königen als Verbindung nach oben gedient haben soll, weist heute noch auf den Beginn der Monarchie hin. Wie viele Legenden hat somit auch die Legende um die ersten Könige aus dem Jahr Lungtal einen wahren Kern. Klar ist zumindest, dass um die Jahrtausendwende erstmals eine strukturierte Staatsform mit einem Herrscher an ihrer Spitze herausgebildet wurde, der die einzelnen Volksgruppen, die zu diesem Zeitpunkt in Tibet sesshaft geworden waren, zusammenführt und leitet. Der erste historisch belegbare König ist Namri Songtsen, der in der Reihe der Herrscher den 32. Platz einnimmt. Sein Sohn Songtsen Gampo, der 620 nach Christus den tibetischen Thron besteigt, gilt als der bedeutendste König der ganzen Dynastie. Jahre lang verantwortet Songtsen Gampo die Entwicklung Tibets. Er macht sich als kluger Diplomat, innenpolitischer Reformer und großer Armeeführer einen Namen. So geht die Erfindung des tibetischen Kalenders ebenso auf Songtsen Gampo zurück wie die Einführung von Maß- und Gewichtseinheiten sowie einer eigenen tibetischen Schrift. Doch nicht nur damit beschäftigt sich der mächtige König. Auch straßenbauliche Maßnahmen verbinden erstmals die einzelnen Teile des riesigen Landes. Einfache Wege, Brücken und Kanäle machen es möglich, dass Kuriere das Land innerhalb weniger Tage vom einen bis zum anderen Ende durchqueren können. Der Grundstein einer erfolgreichen Regierungsarbeit ist damit gelegt. Songtsen Gampo ist es auch, der die Stadt Lhasa gründet und der Bevölkerung damit ein politisches und religiöses Zentrum bietet, an dem sie sich orientieren kann. Auch die Regierungsform ist recht fortschrittlich. Anstatt sein Machtmonopol auszunutzen, bildet der König ein Kabinett mit 9 Ministern, denen bestimmte Ressorts zugeteilt werden, die sie zu führen und zu verantworten haben. Durch die Eheschließung mit einer nepalesischen Prinzessin kommen neue Künstler und Gelehrte nach Tibet, die interessante Impulse liefern und so die Entwicklung Tibets nachhaltig beeinflussen. Neben diversen buddhistischen Strömungen, die bereits in Tibet verbreitet sind, bringt die junge Ehefrau Songtsen Gampos erstmals die komplett ausformulierten Lehren des Siddhartha Gautama, also des ersten Buddhas, mit in ihre neue Heimat. Bei Songtsen Gampos Tod im Jahr 649 umfasst Tibet ein Gebiet vom See Kokonor im Nordwesten bis an die Grenze Turkestans im Nordosten. Sein Nachfolger, König Mangsong Mangsen, der von 649 bis 676 an der Macht ist, erobert den Westteil Kaschmirs, Kaschgar und Bengalen. Anfang des 8. Jahrhunderts schließlich dringen tibetische Truppen bis nach Nepal, Ladakh und bis ins heutige Usbekistan und Tadschikistan vor. Obwohl es den Tibetern nicht gelingt, die eroberten Gebiete dauerhaft zu besetzen, können sie doch Vasallenherrscher etablieren, die ihnen regelmäßige Tributzahlungen entrichten müssen. Neben der Ausweitung des eigenen Machtbereichs widmen sich die Herrscher auch der Verbreitung der Religion. Während König Ralpa Chen als besonderer Förderer des Buddhismus gilt und großen Wert darauf legt, dass er für alle Menschen verständlich dargebracht wird, Klöster errichtet werden und buddhistische Mönche die Lehre aktiv verbreiten, ist sein Nachfolger König Lang Dharmas Anhänger der früheren Bön-Religion. Er lässt Ralpa Chen 836 nach Christus umbringen und reißt den tibetischen Thron gewaltsam an sich. Kaum an der Macht ruft er zur Verfolgung der Buddhisten auf. Erst die Ermordung Lang Dharmas durch einen buddhistischen Mönch im Jahr 842 stoppt das grausame Gemetzel. Doch mit dem Tod Lang Dharmas wird auch das Ende des tibetischen Großreiches eingeläutet. Das Reich verfällt und wird unter kleinen Provinzfürsten aufgeteilt. Erst als Atisha, ein berühmter buddhistischer Gelehrter aus Indien, beginnt, in Tibet als Wanderprediger tätig zu werden, finden die Menschen wieder zusammen. Es ist der Glaube, der das Volk eint und stark macht. Bis in unsere Zeit spielt der Buddhismus in Tibet eine entscheidende Rolle. Ohne Unterlass reist der Dalai Lama, das Oberhaupt der Tibeter, um die ganze Welt mit dem Ziel, seinen Glauben zu verbreiten und auf die Situation seines Landes aufmerksam zu machen. Denn wieder einmal ist es ein Konflikt mit den Chinesen, der die Ruhe und Ordnung in Tibet stört. Seit seiner Flucht 1959 ist der Dalai Lama bestrebt, die Unabhängigkeit seines Landes zu erreichen und in seine Heimat zurückkehren zu können. Die westlichen Staatschefs unterstützen dieses Vorhaben. Ob es gelingen wird, ist eine andere Frage. Doch wenden wir unseren Blick nun noch einmal zurück in das 8. Jahrhundert nach Christus. Im Geschichtsbewusstsein des Westens sind die Araber vor allem als Eroberer, als Krieger im Namen Allahs verankert. Angetrieben vom islamischen Glauben, so heißt es, seien sie aus der Wüste gekommen und hätten sich in fanatischer Wut die halbe Welt unterworfen. Die Entwicklungen aber, die im Haus des Islam, so nennen die Muslime ihr Reich, auf die großen Eroberungen folgen, werden im abendländischen Europa kaum wahrgenommen. Und so kommt es, dass in der westlichen Welt bis heute das Wissen über die zahlreichen Errungenschaften der arabischen Hochkultur nur geringe Verbreitung gefunden hat.